WDR 5. Erlebte Geschichten. Als Jutta Geißler-Hehlke 1979 als pädagogische Mitarbeiterin bei der Dortmunder Mitternachtsmission anfing, war sie zunächst geschockt über Gewalt und Elend im Rotlichtmilieu. Sie ließ sich aber nicht abschrecken, sondern übernahm 7 Jahre später die Leitung der 1918 gegründeten Beratungsstelle. Sie baute den Bereich Streetwork aus und war weiter auf dem Straßenstrich und in Bordellen in der Linienstraße unterwegs, um Prostituierte zu beraten und Opfer von Menschenhandel zu befreien. Jutta Geißler-Hehlke erarbeitete sich den Respekt von Clubbetreibern, städtischen Ämtern und Polizei gleichermaßen und brachte sie am Dortmunder Runden Tisch Prostitution zusammen. Sie habe zwar einiges bewegen können, aber die Brutalität in der Szene habe ihr zugesetzt. Sozial engagiert bin ich eigentlich schon immer gewesen. Das war ich schon in meiner Jugend und das kommt auch ein bisschen aus dem Elternhaus. Denn da war immer so die Verpflichtung, die Leute, denen es gut geht, müssen sich um die kümmern, denen es nicht gut geht. Zur Mitternachtsmission bin ich gekommen, als ich eine Anzeige gelesen habe in der Zeitung, dass eine Mitarbeiterin gesucht würde für eine Wiedereingliederungsgruppe Frauen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten. Damals war ich noch keine Sozialarbeiterin, aber ich hatte eine gesprächstherapeutische Ausbildung. Und ich habe mich vorgestellt auf diese Anzeige. Das waren damals Schwestern, Malche-Schwestern, eine evangelische Schwesternvereinigung. Und habe auch gefragt, was denn das Klientel wäre. Und dann hat mir die leitende Schwester gesagt, das sind Frauen mit Schwierigkeiten, die teilweise Gewalterfahrungen haben oder im Gefängnis waren, drogenabhängig, alkoholabhängig waren und andere soziale Schwierigkeiten. Ja, was habe ich mir darunter vorgestellt? Schulden oder so. Ich kam aus einer Mittelschichtsfamilie und über Prostitution wurde da nun auch nicht gesprochen. Ja, und als ich dann da angefangen habe, habe ich dann gemerkt, dass 95% des Klientels eben Frauen waren, die in der Prostitution gearbeitet haben oder das auch wieder tun würden nach einem Aufenthalt im Gefängnis oder nach einer Reha-Maßnahme oder nachdem sie ein Kind geboren hatten. Und das hört sich jetzt irgendwie witzig an, das war 1979, dass da gar nicht so drüber gesprochen worden ist. Letztendlich war das eigentlich aber nicht schlimm, denn so hatte ich die Gelegenheit, die Frauen ohne Vorbehalt kennenzulernen. Ich habe gesehen, dass das Frauen sind wie andere auch. Und dass das meistens Frauen waren, die in die Prostitution gegangen sind, weil sie ihrer Familie irgendwie helfen wollten. Bei Verschuldung oder weil die Väter die Familie verlassen hatten, haben sie dann diese Entscheidung getroffen, als sie keinen anderen Ausweg sahen. Und damals war es eben ganz wichtig, den Frauen zu helfen, eine Wohnung zu finden, wieder auf eigenen Füßen zu stehen. Und das wurde da vorbereitet auch. Aber was mir imponiert hat bei den Schwestern, war, dass sie absolut unbürokratisch waren. Die halfen sofort. Wenn alles voll war, dann haben wir irgendwo vom Speicher noch eine Matratze geholt und haben den Frauen da ein Bett gemacht. Das haben wir später auch beibehalten, diese unbürokratische. Ich bin in der Mitternachtsmission als pädagogische Mitarbeiterin angefangen, weil ich damals ja noch kein Studium hatte. Ich bin zweiter Bildungsweg und habe erst später studiert. War aber immer auch nebenbei in der Mitternachtsmission tätig, auch mit Klientin. Und was mich besonders berührt hat damals war, dass die Frauen, die ich da kennengelernt habe, die Klientinnen, irgendwie sowas wie verraten worden sind. Die haben sich praktisch hingestellt, um ihre Familie zu retten oder über ihre Familie über eine schwierige Situation hinwegzuhelfen, dass die Wohnung nicht aufgegeben werden muss, dass der Mann über eine Arbeitslosigkeit hinwegkam oder was auch immer, sind dann aber trotzdem hinterher, ob ihre Entscheidung, die ihnen gar nicht leicht gefallen ist, verachtet worden. Bei den Frauen, bei denen die Männer das wussten, was sie machten und auch begrüßt haben, damit der finanzielle Standard gesichert blieb für eine Weile. Irgendwann beim ersten Streit hat er dann gesagt, du alte Nutte. Und da ist für die ja auch schon mal eine Welt zusammengebrochen, denn das war nichts, was sie gerne gemacht haben. Eigentlich waren da viele enttäuschte Frauen. Und das waren junge Mädchen, die da reingequatscht worden sind von Männern, die dann von dem Prostitutionslohn profitierten. Um jetzt nochmal zurückzukommen, warum ich dabei geblieben bin praktisch, das war eben so ein Gefühl von Solidarität, dass ich den Frauen helfen konnte und auch wollte. Ich hatte vorher nicht gewusst, wie gemein manche Menschen behandelt werden und Naja, als ich da anfing bei der Mitternachtsmission, da war ich doch erstaunt darüber, dass zum Beispiel das, was ich in der Sexualität vielleicht spannend und schön fand, vielleicht 5% von der gesamten Skala sind. Und da auch Dinge dabei waren, die mich zutiefst erschreckt haben. Ich kam mir am Anfang manchmal so vor, als hätte ich ein Haus betreten und wäre in unterschiedliche Zimmer gezerrt worden, in die ich gar nicht rein wollte. Das hat sich dann mit der Zeit geklärt. Und jetzt weiß ich natürlich, Sexualität ist ein weites Feld und muss mich nicht erschrecken, wenn es alle Beteiligten freiwillig tun und keiner gequält oder erniedrigt wird, der es nicht will. Und 2 Jahre nachdem ich das Studium beendet hatte, da wurde ich dann Leiterin. Und der Schwerpunkt der Arbeit lag dann auf Streetwork. Wir hatten den Arbeitsbereich Prostituierte in der Linienstraße und den Clubs. Dann ein anderer Bereich für den Straßenstrich, ein Bereich für Beschaffungsprostituierte und einen sehr großen Ausstiegsbereich. Das ist inzwischen erweitert auf den Bereich Hilfen für Opfer vom Menschenhandel, Kinder und Jugendliche in der Prostitution. Damals hatten wir mit Opfern vom Menschenhandel eigentlich wenig zu tun, denn es gab noch nicht so viele Frauen, die von außerhalb von Deutschland kamen, um hier der Prostitution nachzugehen. Das kam dann erst ganz langsam, dass erstmal so mehr Frauen auf dem Straßenstrich arbeiteten und dass dann auch Frauen so mit falschen Versprechungen auf legale Arbeit oder Ausbildung oder Ehe nach Deutschland gelockt und dann in die Prostitution gezwungen wurden. Die Arbeit hat sich durch den Zuzug von ausländischen Prostituierten verändert, weil die auch nicht alleine kamen, sondern immer mit den Vermittlern und den Anwerbern aus den Heimatländern. Das heißt, es kamen im Bereich der vom Prostitutionslohn profitierenden Szene ganz unterschiedliche Menschen. Besonders die Tschetschenen waren sehr schwierig. Das heißt, die hatten ein ganz anderes Verhältnis zu Gewalt auch. Ne? Wo früher einer gesagt hätte, halt die Schnauze, der wurde schon mal eine Nase aufgeschlitzt oder so. Also es war, wurde schwieriger. Es hat schon eine Brutalisierung stattgefunden. Das ging auch bis zur teilweise Vertreibung der deutschen Geschäftsmänner in diesem Bereich. Säureangriffe in einzelnen Bordellen und so, da ist schon ziemlich hart gearbeitet worden. Das hat sich hinterher aber verbessert. Das Prostitutionsgesetz trat in Kraft. Die Frauen konnten sozialversichert sein. Sie konnten in die Gewerkschaft gehen sogar. Und die Betreiber standen nicht mehr mit einem Bein im Gefängnis, hatten aber die Aufgabe, Steuern, alle Sicherheitsbestimmungen, alles mussten die erfüllen. Also das war sehr teuer für die. Aber wir haben damals gleich gedacht, jetzt ist der Punkt, wo sich was verändern kann. Und jetzt muss man die auch ins Boot holen. Ne? Das sind ja nicht alles miese Menschen oder sowas. Ne? Im Gegenteil, manchmal sind die auch sehr gütig. Und wir haben die dann ins Boot geholt und haben eine große Veranstaltung gemacht mit den Ämtern der Stadt Dortmund zusammen, mit dem Finanzamt, mit dem Arbeitsamt und haben gesagt, so, jetzt ist eine Informationsveranstaltung, wo gesagt wird, was man machen muss, wenn man ein Bordell betreibt und wie die Gesetzeslage ist. Das war ganz spannend, denn eigentlich hatten beide Seiten so ein bisschen Scheu voreinander. Aber da muss ich Dortmund loben. In Dortmund kann man solche Probleme klären. Ja, und dann hatten wir eine erste Veranstaltung im christlichen Reinoldinum. Und es war eine wirklich gute Veranstaltung. Und das war so der Anstieg dazu, dass die Betreiber mit der Stadt kooperiert haben. Da ist dann ein runder Tisch auch gemacht worden, wo die auch mit dran sind, wo dann die Offiziellen von der Stadt wussten, was sind die Probleme, die die haben. Betreiber wussten, was muss ich tun und an wen kann ich mich wenden, wenn ich ein Problem habe. Das ist beibehalten worden, also schon 12 Jahre. Und dann kam das, was ich mir ja auch gewünscht hatte eigentlich, dass die nicht mehr in einen grauen Topf gestopft wurden mit schwarzen Schafen, sondern sich jetzt auch als Geschäftsleute in der, wenn man so will, Unterhaltungsindustrie legal sehen konnten und dann sich auch abgrenzten von denen, die keine Steuern zahlten oder die Opfer vom Menschenhandel beschäftigten und so. Das war also ein ganz großer Durchbruch und das hat in Dortmund wunderbar geklappt. Wenn also jetzt eine Frau in einem Bordell, in einem Club, in einer Bar Sorgen hat oder macht einen besorgten Eindruck, dann rufen die Betreiber an und sagen, können Sie mal vorbeikommen, da ist eine Frau, Rumänin, Bulgarin, was auch immer, die macht so einen bedrückten Eindruck. Können Sie mal gucken, ob die das auch freiwillig macht? Die sagen ja immer, sie machen das freiwillig zu den Betreibern. Aber das muss ja nicht sein. Ne? Und unsere Kolleginnen, die kriegen das schon raus. Ne? Und ob die Frau Hilfe braucht und Hilfe annehmen wird. Das ist jetzt sogar so. Jetzt machen wir Sprachkurse in den unterschiedlichen Bordellen. Und die Frauen zahlen, also ganz wenig Geld, eine Doppelstunde 10 Euro. Und haben unglaublich Spaß. Ne? Und die Betreiber, die kochen Kaffee und stellen Schnittchen dahin und so, ne, und unterstützen die Frauen selbst mit dem Wissen jetzt, dass die ja dann wohl aufhören werden, wenn die mal einen anderen Job kriegen. Aber das ist gar nicht so, dass die jetzt sagen, was, dann geht die ja weg und das mache ich nicht. Ne? Sondern ich habe sehr viel hilfsbereite Leute da auch kennengelernt in den 30 Jahren im Milieu. Ja, mit dem Schrecken und dem Leid, das mir so begegnet ist in der Zeit und was mich auch oft umgehauen hat, dann wollte ich eigentlich nur noch ins Bett gehen und mir die Decke über den Kopf ziehen und jaulen. Also das hat mich schon sehr beschäftigt, weil ich auch früher sehr empathisch gewesen bin, das heißt immer schnell gefühlt habe, auch wenn jemand gelitten hat, ne? Auch wenn sie das nicht gleich gesagt haben, wusste ich, da ist was. Und es ist auch sehr viel Dreck und Elend und auch Kinder sind involviert, insofern, dass die Frauen ja Kinder haben, ne? Die sie teilweise bei einer Bekannten lassen müssen oder abwechseln in der Prostitution und gegenseitig auf die Kinder aufpassen. Und die Frauen, die auch stark darunter leiden, dass sie diese Tätigkeit machen. Jetzt haben sie zwar vielleicht genug zu essen, ne, aber sie haben nicht die Liebe und die Geborgenheit, die sie haben könnten, wenn sie in so einer Familie wären, wie sie sich das gewünscht haben. Und das hat mich auch ziemlich mitgenommen, auch die Brutalität den Frauen gegenüber. Da kommt es ja teilweise zu Folterungen. Ne. Also Frauen, die teilweise furchtbar zugerichtet sind. Ne. Und das hat mich auch... Das hat mich auch beschädigt. Ich war mal eigentlich eine ganz fröhliche, nette Person und bin dann doch hinterher so ein bisschen so ein altes Krokodil geworden. Früher war ich empathisch, jetzt bin ich erfahren. Das heißt, es macht wahrscheinlich keinen Unterschied für die Klienten, weil ich jetzt alle möglichen Wege kenne und Tricks kenne und auch gut helfen kann. Und das aber damals war ich heile. Jetzt bin ich auch beschädigt. Dann denke ich aber auch wieder... Ich habe ein gutes Leben. Ich kriege eine Rente. Meine Familie ist nett zu mir. Meine Freunde sind nett zu mir. Ich hatte ein tolles Team mit den Mitarbeiterinnen. Ich konnte viel bewegen. Ich hatte eine Arbeit, die ich gut konnte und die mir Freude gemacht hat. Eigentlich bin ich der Welt was schuldig. Ne? Und dann bin ich eben beschädigt. So ist das eben. Ne? Das war der Preis. Das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie depressiv bin. Aber es äußert sich so jetzt, wo ich in Rente bin, dadurch, dass ich keine Krimis mehr sehen will, wo Leute brutal zusammengeschlagen werden. Das kann ich nicht mehr sehen, mache ich aus. Ne? Was uns allen irgendwie geholfen hat in der Mitternachtsmission, das waren die Kolleginnen. Dadurch, dass wir so viel Druck von außen hatten und immer so viel Sorgen, ob wir das Geld zusammenkriegen und so, waren wir immer nett zueinander. Das heißt, jede Kollegin hatte eine Freundin in der anderen. Es ist nicht, dass wir alle so engelsgleiche Frauen sind, nur wenn man so viel Druck von außen hat, kann man sich nicht selber auch noch Druck machen. Wir haben uns auch versprochen mit jeder neuen Kollegin, wenn du mich brauchst, egal Tag oder Nacht, Feiertag oder wann auch immer, werde ich kommen. Ruf mich an und ich bin für dich da. Das kommt gar nicht oft vor. Aber das Wissen, ja, die ist da und die kann ich jetzt anrufen, dann kann ich mir das von der Seele reden. Das macht viel aus. Was auch hinzukommt, ist so die sexuelle Gewalt und die Verächtlichkeit, das Entwürdigende, was in dem Milieu teilweise durch die Kunden erfolgt, aber auch durch Männer, die Frauen gefügig machen wollen. Dann kommen auch so Gedanken, mein Freund geht ja vielleicht auch zu Prostituierten, hat er vielleicht auch in Wirklichkeit solche Träume und ich weiß das nicht. Das heißt, die ganze Welt ist jetzt nicht mehr sicher. Man muss erstmal so einen Weg finden, dass man wieder in sich ruhen kann. Und dazu gibt es auch Supervision, um Dinge zu besprechen, die bis in das Privatleben auch reingehen, ne, und wo man mit fertig werden muss. Aber es ist auch immer schön, wenn eine Frau das wieder geschafft hat, ne, und wenn die eine eigene Wohnung hat und einen Job, na, da muss man sich dann dran hochziehen. Und die Mitternachtsmission ist sehr erfolgreich in der Ausstiegsabteilung, das muss man sagen. Der Feminismus und die Frauenfrage, das hat mich natürlich auch besonders beschäftigt in dem Bereich Prostitution. Ich glaube, dass ich damals erschreckt war, wie Männer manchmal mit Frauen umgehen. Und mich persönlich hat das in meinem Verhältnis zu Männern, bilde ich mir ein, nicht so besonders beeinträchtigt, weil ich immer gesehen habe, wie man in Dortmund sagt, es gibt Sonne und Sonne. Und dass Männer auch Menschen sind und auch Gefühle haben, was man ihnen ja gerne auch abspricht und was sie auch manchmal nicht so zeigen. Das sind ja unwahrscheinliche Sachen, dass Männer tatsächlich nach dem Besuch einer Prostituierten, mit der auf dem Bett liegen und der die Sorgen erzählen, die sie im Beruf haben. Und sich hinterher auch besser und gestärkt fühlen. Das liegt natürlich zum Teil daran, dass Prostituierte nicht sagen, ja, du bist ja auch so eine Lusche, jetzt mach mal das und das, sondern eben ihnen auch erstmal zureden und sich das anhören. Und die Frauen zu Hause vielleicht schon eher geneigt sind, das zu sagen, was sie für die Wahrheit halten. Ich glaube auch, dass Männer Frauen heiraten, mit denen sie verheiratet sein wollen. Und dass sie schon manchmal ihren Ehefrauen auch gewisse Wünsche nicht zumuten wollen. Ich glaube auch nicht, dass Männer zu Prostituierten gehen, die ihre Frauen nicht mehr lieben, sondern die suchen da was anders. Ich finde es beschämender und unwürdiger, einer Frau zu erzählen, ich liebe dich und ich finde dich so toll, nur um mit ihr zu schlafen, dann finde ich es irgendwie besser, da Geld hinzulegen und das zu bezahlen. Das ist so meine Anschauung. Ist vielleicht ein bisschen flapsig und offen, aber ich sehe das so. Ich finde das Betrügen von Gefühlen, das ist das Schlimmste. Und das habe ich so viel gesehen in der Zeit. Also ich persönlich denke, Prostitution ist eine Erwerbstätigkeit, die den Körper und die Seele kaputt macht. Aber das tun andere Tätigkeiten auch. Meine ist auch nicht unbeschädigt geblieben während meiner Arbeit. Ich finde nur, dass keiner gezwungen werden darf. Und dass es auch keine Frau oder kein Mann machen muss, weil sie keinen anderen Ausweg sieht. Und wenn einer sagt, das ist jetzt das, was ich machen will, und dann verdiene ich schnell Geld, dann ist das nicht mein Klientel. Das ist nicht mein Problem. Ich bin schon auch in einige gefährliche Situationen gekommen, wo wir Frauen befreit haben. Einmal habe ich eine ganze Nacht in einem Holzschuppen gesessen mit zwei Klientinnen, Opfer von Menschenhandel, und die arbeiteten in einem Bordell. Und die Jungs, die auf die aufpassen sollten, die sind zum Fußball gegangen. Und das hat mir jemand gesagt und hat gesagt, Mensch, wenn du willst, dann kannst du die Frauen da abholen. Und ich dahin. Und gerade als die raus waren und wir waren über die Straße, da kamen die Typen wieder. Und dann haben wir uns in einem Garten in einem Holzschuppen versteckt und waren da fast die ganze Nacht. Das war noch vor der Handyzeit. Und es fing an zu regnen und es pladderte durch dieses Holzhäuschen. Und ich saß auf diesem nassen Holz und habe gedacht, warum mache ich das eigentlich? Aber als wir dann wieder in der Mitternachtsmission waren, da ging es uns allen wieder ganz gut. Aber trotzdem träume ich auch manchmal noch, dass ich auf so Holzdingern sitze und der Regen klatscht mir auf den Kopf. Nicht oft, aber das kommt schon auch vor. Aber das schlimmste Erlebnis war eigentlich gar nichts, was mir selber zugestoßen ist, sondern in der Nacht rief mich eine Klientin an, auf meinem privaten Telefon, und nuschelte so, du musst unbedingt vorbeikommen. Ja, und dann bin ich dahin, und das war auf der Malenkrottstraße im Dortmunder Norden, ganz altes Haus, und ich da rein, eine Glühbirne hing unten im Flur, ne, und ich dann die Treppe hoch und sah die Frau, die in ihrer Tür stand, in einem blutigen Laken, völlig daneben, wäre ich am liebsten umgekehrt und hätte gesagt, ah, komm mal, morgen in meine Sprechstunde oder so. Ich fühlte mich auch überfordert, ne? Ich war noch jung, ich war nicht erfahren, heute hätte ich sofort jemand mitgenommen. Ja, und dann bin ich rein zu ihr, da war die gesamte Wohnung klein gehackt. Da war nichts mehr heile. Und die Frau nuschelte nur so, die hatte den Kiefer gebrochen, das wusste ich ja da noch nicht. Ich sagte, du musst ins Krankenhaus, ne? Ich bring dich ins Krankenhaus. Nein, hat die gesagt, ich will nicht ins Krankenhaus, auf gar keinen Fall und so. 5 Jahre später hätte ich gesagt, du musst jetzt ins Krankenhaus, ich habe Angst, dass du mir hier stirbst. Ne? Aber damals dachte man noch mal, nichts gegen den Willen der Klienten tun, lieber überreden und sowas. Und habe ich ihr zugehört. Der Freund, mit dem sie 5 Jahre zusammen war und den sie auch liebte, der war in so eine Zockerbande geraten und hatte unheimlich viel Geld verloren und hatte das nicht. Und die haben gesagt, dann geh mal zu deiner Tussi und hol das Geld. Und dann ist er da hingekommen und hat gedacht, sie hätte irgendwas für den Urlaub gespart oder so, hatte sie aber gar nicht. Und hat sie geschlagen, richtig brutal zusammengeschlagen und alles, alles, alles in dieser Wohnung kaputt gemacht. Also das sehe ich heute noch vor mir, das war furchtbar. Endlich habe ich mich aufgerafft und habe gesagt, tu's für mich. Ne? Wenn dir was passiert, ich kann ja nicht mit leben, tu's für mich. Auch völlig falsch, ne? Professionell völlig falsch, aber es hat gewirkt. Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren. Die Frau hatte nicht nur einen Kieferbruch, der musste verdrahtet werden, die hatte einen Milzriss. Das heißt, sie hätte wirklich sterben können. Ja, und dann war die Wohnung ja so zerschlagen. Dann bin ich mit 4 Prostituierten, so Kolleginnen von der Frau, die teilweise auf High Heels, in der vierten Etage die Wohnung mit mir leergeräumt haben. Wir mussten einen Container bestellen und haben dann alles da reingeschmissen. Und dann musste die gestrichen werden, die Wände waren voller Blut und so. Also das war so für mich mit das schrecklichste Erlebnis. Ne? Und einmal hat mir jemand ein Messer an die Kehle gehalten. Ne? Und der hat dann möglicherweise, weil ich so ruhig geblieben bin, wahrscheinlich war ich paralysiert vor Schreck, ne? Hat er mich dann auch gehen lassen. Aber wir haben auch viel gelacht in der Arbeit. Ich habe jetzt so viel Schreckliches erzählt. Wir haben schon viel gelacht in der Arbeit und auch mit den Kolleginnen. Ich bin immer gerne dahin gegangen. Und als ich dann in Rente ging, dann habe ich den Förderverein gegründet für die Dortmunder Mitternachtsmission. Denn ich wollte sowieso noch ehrenamtlich was machen. Aber ich wollte auch was machen, das ich kann. Und was mir am Herzen liegt, und das ist die Unterstützung der Arbeit der Mitarbeiterinnen, ne, der Mitternachtsmission. Und das ist die Aufgabe des Fördervereins, also die Arbeit bekannt zu machen und finanziell zu unterstützen. Und es ist uns gelungen, den Sozialarbeits- und Integrationsminister von Nordrhein-Westfalen, den Guntram Schneider, als Schirmherrn zu gewinnen. Was ich jetzt so habe, ist so ein ganz großes Gefühl vom Glück. Ich bin jetzt frei. Ne, und ich konnte das, was mich immer so stark beschäftigt hat, konnte ich abgeben. Und ich glaube, so eine glückliche Zeit hatte ich in meinem Leben noch nie. Ich hatte leidenschaftlichere, spannendere Zeiten, ganz klar, eine interessantere Zeiten auch. Ne? Aber jetzt bin ich so richtig glücklich. Es ist vielleicht nicht dieses überschäumende Glück, dass man so himmelhoch jauchzend ist, aber dieses Gefühl, abends brauche ich nicht mehr die Klamotten an die Tür zu hängen für den Fall, dass nachts ein Notfall kommt. Und ich nicht suchen muss, was ich anziehen will, die frischen Sachen hängen an der Tür. Und ins Bett zu gehen und zu wissen, es wird niemand anrufen. Ich kann jetzt einfach schlafen und mich entspannen. Und das erste Mal, als ich gemerkt habe, es geht mir richtig gut, war, als ich im Konzert nicht eingeschlafen bin. Sonst, wenn es warm wurde und dunkel und schöne Musik, bin ich immer eingeschlafen. Oder auch mich jetzt mit Sachen zu beschäftigen, die ich noch kann. Zu sehen, wer ich noch bin. Nicht nur die Frau, die da funktioniert. Ich gehe jetzt häufig mal zu Vorträgen, wieder mehr ins Theater, ins Konzert oder auch alte Freunde, die man vielleicht lange vernachlässigt hat, sich einfach mit denen zu treffen, vielleicht zum Mittagessen und dann bis 4 Uhr zu sitzen im Gartenlokal und zu quatschen. Das finde ich schön. Und vielleicht habe ich auch ein bisschen das Gefühl, vielleicht ist das irgendwie selbstgefällig, ich habe getan, was ich konnte und jetzt bin ich zu Recht frei. 3 Jahrzehnte im Rotlichtmilieu. Das war in den erlebten Geschichten der WDR5-Sendereihe die langjährige Leiterin der Dortmunder Mitternachtsmission Jutta Geißler-Helke. Eine Sendung von Sigrun Rottmann, Redaktion Mark vom Hofe. Nächsten Sonntag an dieser Stelle der bekannte Architekt Gottfried Böhm, der für Glas und Sichtbeton steht und 95 Jahre alt wird. Sonntag wie gewohnt um 5:05 morgens und 5:05 abends. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.